noch, als wenn es gestern erst gewesen wär, obwohl es klingt, als wär's mehr als 100 Jahre her. Ein warmer Sommertag, ich bin grad 10 Jahre alt und streune wie so oft allein und barfuß durch den Wald. Über die Hügel kommt ein fremder Zimmermann, bleibt stehen und nimmt sein Bündel von der Schulter, spricht mich an. Junge, sag mir, wie weit ist es bis zum nächsten Ort? Bin fremdgeschrieben, abgebrannt und suche Arbeit dort. Fremder Zimmermann, lass mich ein Stück weit mit dir gehen. Du bist überall gewesen und du hast die Welt gesehen. Ich zeige dir den Weg, aber dafür erzählst du mir von anderen Ländern, auch mich zieht es lang schon fort von hier. Wir gehen und weißer Straßenstaub lehnt sich auf seine Schuhe und meine nackten Füße gerne höre ich ihm zu. Ich will wissen, wie der Himmel anderswo aussieht und er spricht und singt sogar und dabei lerne ich sein Lied. Am Bach unter der Weide sitzen wir, um auszuruhen. Der Weg ist weit, ich spüre meine wunden Füße nun. Und der Zimmermann gibt mir das, was er übrig hat. Von seinem bisschen Brot auf beide werden wir nicht satt. Der Zimmermann melkt auf der Wiese eine fremde Kuh. Forellen fang ich mit der Hand und ich sammle noch dazu eine Handvoll wilder Erdbeeren und dann bitten wir zu Tisch bei frischer Milch mit Walderdbeeren und gebratenem Fisch. Zimmermann, bald wird es dunkel und ich muss zurück. Da drüben liegt ja schon die Stadt und ich wünsche dir viel Glück. Ich seh noch seinen goldenen Ohrring, wie er wippt und blinkt, als er mir ein letztes Mal noch aus der Ferne.